Also, was wir brauchen für einen Hacker-Thriller, das sind eine gute Portion Verfolgungswahn. Es ist Orwells Welt dort draußen. Das sind Paranoia und eine immer wieder verschwimmende Grenze zwischen Realität und Fiktion. Was ich dir jetzt sagen werde, ist top secret. Zwischen Wirklichkeit und Wahn. Eine Verschwörung, die größer ist als wir alle. Da gibt es eine mächtige Gruppe von Leuten da draußen, die im Geheimen die Welt regieren. Hacken, unberechtigt in andere Systeme eindringen. Wahn, Wirklichkeit, Legalität, Illegalität. Das alles lotet die Serie Mr. Robot geschickt aus. Man höre nur den Ton, wie Hacker Elliot uns in seine Welt einführt. Und jetzt glaube ich, dass sie mich verfolgen. Elliot, der für ein Sicherheitsunternehmen Schwachstellen in den IT-Systemen großer Konzerne sucht. Hacker-Genie. Aber Elliot hat ein Handicap. Ich kann einfach nicht mit Menschen sprechen. In seinem Privatleben ist dieser junge Mann, der die Kapuze seines Shirts immer tief ins Gesicht gezogen hat, wenn er durch die Straßen geht, gequält von Angst und Einsamkeit. Diese Hauptfigur in der Serie Mr. Robot ist nicht ganz klar, wer er eigentlich ist, doch mit solcher Disposition ist er seinen filmischen Hackerbrüdern ziemlich nah, aber gleichzeitig auch fremd. Es ist Orwells Welt da draußen. Das vorweg. Als Grundsicht auf die Welt durch die Augen eines Hackers und all der Kameras, wir haben Sichtkontakt, die der Hacker von seiner Tastatur aus spielend dirigieren kann, was man mit einem vernetzten Rechner zum Zwecke der Manipulation der schnöden Realität nicht alles abpressen kann. Was machst du denn da? Ich wähle nur den Schulcomputer an. 1983 in der filmischen Geburtsstunde des Hackers im Film War Games, da war er noch der nette Junge, der seine Zensuren etwas frisierte. Doch auch diesen moralisch nur ein klein wenig ambivalenten Hacker verschlägt es am Ende in die brutale Realität von Militär und Geheimdiensten. Sehr schnell ist der Hacker im Film dann Gehilfe von Großverbrechern wie in Die Hard 4.0. Die haben bereits alles gehackt. Telefone, Handys, TV-Satelliten. Oder der Hacker, einst Teil der Gegenkultur, ist mutiert zum kompetenten Erfüllungsgehilfen von Geheimdiensten wie CIA. Wir haben sie verwanzt, Mr. Dean. Oder NSA. Macht ihn durchsichtig. Elliot, der Hacker in Mr. Robot, macht sich über die Mythen der eigenen Profession keine Illusionen. Was an der Gesellschaft enttäuscht Sie oder macht Sie so wütend? Oh, keine Ahnung. Ist es, dass wir kollektiv denken, Steve Jobs war ein großartiger Mann, sogar als wir wussten, dass er Milliarden durch Kinderarbeit verdient hat? Oder vielleicht auch, weil es sich anfühlt, als wenn unsere Helden nur Fälschungen sind. Die Welt als solche ist nur ein großer Schwindel. Die Zeiten des Filmhackers als Robin Hood der Bits and Bytes wie in Sneakers, sie sind längst vorbei. Nicht nur in Tony Scotts Film Staatsfeind Nummer 1 sind die Hacker unheimliche, kompetente Gehilfen skrupelloser Systeme und immer getrieben von Größenwahn oder der Lust, die Welt zu beherrschen. Wer auch immer die Austrittsknoten kontrolliert, kontrolliert natürlich auch den Traffic, was mich zu demjenigen macht, der das kontrolliert. In Mr. Robot, der Serie, bündeln sich all diese Eigenschaften des Filmhackers. In der Figur des guten Hackers Elliot, gespielt von Rami Malek, der immer wieder in seine Morphiumsucht abgleitet, weil er die Welt nicht ertragen kann, die er über seine Hacks von innen besser kennenlernt, als ihm gut tut. In der Figur dieses anarchischen Underground-Typen namens Mr. Robot, der das globale Finanzsystem hacken will. Und in der Figur von Tyrell, dieses skrupellosen Typen aus der Führungsetage der Big Data-Finanzkrake E-Corp, genauso genial als Hacker wie Elliot, aber nur getrieben von Machtbesessenheit. Tak, tak, tak, hack, hack, hack. Am Ende dieser ersten Staffel von Mr. Robot müssen wir uns dann aber wirklich fragen, was wahr ist und was Wahn, was Realität und was Virtualität. Und wir können Elliots Therapeutin, die der natürlich auch gehackt hat, nur zustimmen. Wenn sie sich verstecken, kommen ihre Wahnvorstellungen wieder. Gut, das hoffen wir natürlich, weil es die Dynamik des Erzählens verstärkt. Ebenso wie wir für die zweite Staffel von Mr. Robot, die in diesem Jahr kommt, hoffen, dass wir erfahren... Ich rede tatsächlich mit einer imaginären Person. Dass wir erfahren, ob Elliot das mit Mr. Robot wirklich erlebt hat. Hallo Freund, vielleicht sollte ich dir einen Namen geben. Doch das ist eine heikle Sache, du bist nur in meinem Kopf, daran müssen wir denken. Und man darf schließlich drittens die Hoffnung haben, dass diese Serie weiter dem Credo von Showrunner Fred Asmel folgt. Was braucht es für eine Hackerfigur, Fred Asmel? Es reicht eigentlich, einen Typen am Keyboard zu zeigen. Aber lasst uns mit der Figur mitfühlen. Alles andere ist unwichtig. Für uns war das immer eine Priorität. Wenn man Elliot nämlich in der Einsamkeit seines Zimmers in totaler Verzweiflung weinen und schreien sieht, dann ist klar, dass kein Hacker-Thriller bisher so sehr von einem Menschen erzählte.